Völlig verstörte Menschen irren durch die Trümmer ihrer von israelischen Panzern und Raketen in Schutt und Asche gelegten Häuser, auf der Suche nach Überlebenden und Toten und nach dem, was von ihrem Besitz übrig geblieben ist. Rund 13.000 palästinensische Flüchtlinge lebten hier bis zu dem israelischen Angriff vor 2 Wochen. Die meisten sind geflohen. Die Palästinenser werfen den Israelis vor, unter den Lagerbewohnern ein Massaker angerichtet zu haben mit mindestens 500 Toten. Ein Vorwurf, den Verteidigungsminister Benjamin Ben-Eliezer energisch zurückweist. Nicht mehr als 45. Die meisten waren in Uniform. Und 2, die wir erst kürzlich gefunden haben, waren Selbstmordattentäter. Noch gibt es keine verlässlichen Zahlen, wie viele Tote wirklich zu beklagen sind. Die Israelis behaupten, sie seien während der verbissenen Kämpfe sehr vorsichtig vorgegangen, um keine Zivilisten zu gefährden, weshalb sie selbst 23 Soldaten verloren hätten. Die meisten palästinensischen Toten seien bewaffnete Terroristen gewesen. Ein Eindruck, den der UN-Sondergesandte Terje Larsson, der das Lager heute besichtigte, nicht bestätigen kann. Ich habe selbst gesehen, wie ein etwa 12-jähriger Junge ausgegraben wurde. Sein Körper war völlig zerstört. Ich habe 2 Brüder gesehen, wie sie ihren Vater und ihre Brüder aus den Trümmern gruben. Überall graben hier Menschen mit bloßen Händen nach ihren Verwandten. Es ist eine entsetzliche Szene. Rund 2000 Menschen haben nach Angaben Larssons kein Dach mehr über dem Kopf. Es fehle an Wasser und Nahrung, die Stromversorgung sei unterbrochen. Es drohe Chaos und Anarchie, weil es keine palästinensischen Sicherheitskräfte mehr gäbe. Die Lage sei katastrophal, das Grauen unfassbar. Nichts kann diese Aktionen rechtfertigen, die solch kolossale Leiden über die Zivilbevölkerung gebracht haben. Und die werden lange dauern. Tagelang hatte die israelische Armee Hilfsorganisationen und Journalisten den Zutritt zu dem Lager strikt untersagt. Und auch jetzt ist die Ausgangssperre nur für kurze Zeit aufgehoben worden. Die freie Berichterstattung wurde drastisch eingeschränkt. Aus Sicherheitsgründen, sagen die Israelis, denn noch lägen viele Sprengfallen herum und sogar manche Leichen seien mit Sprengstoff präpariert worden. Ein Argument, das Terje Larsson nicht gelten lässt. In diesem Fall ist die israelische Regierung nach internationalem Recht verpflichtet, diese Such- und Rettungsarbeiten auszuführen. Ich habe davon nichts gesehen. Leichen sind hier nur wenig unter der Oberfläche ausgegraben worden. Der Gestank ist unerträglich. In Wirklichkeit, so sagen die Palästinenser und mit ihnen viele Menschenrechtsorganisationen, wollten die Israelis das Massaker im Lager vertuschen. Noch ist auch Terje Larsson nicht imstande, genaue Opferzahlen zu nennen. Er verlangt deshalb den sofortigen und vollständigen Rückzug der israelischen Truppen und freien Zugang für die internationalen Hilfsorganisationen, damit die eventuell noch Überlebende unter den Trümmern bergen und sich ein Bild davon machen können, was wirklich im Flüchtlingslager Jenin geschah.